Sie haben die Zeichen Allahs für einen geringen Preis verkauft und damit von seinem Weg abgehalten. Gewiss, wie böse ist, was sie zu tun pflegten.